Oh Baby, heute Nacht wird heiß. Mr. Michael Meyerhofer, let's go. Er küsst alle Frauen wollen ihn. Mr. Michael Meyerhofer bringt die Herzen zum Glühen. Er küsst alle Frauen, jede will ihn heut. Und wir tanzen durch die Nacht, bis der Himmel uns freut. Lichter wie Feuer, jede sagt, Girl, der Typ ist teuer. Er zwinkert, kommt näher, sagt, na, wie geht's? Und mein Herz macht Boom, wenn er vor mir steht. Wenn er lacht, drehen wir durch, wenn er tanzt, wird es laut. Diese Nacht ist viel zu kurz und wir stehen auf seiner Haut. Er küsst alle Frauen wollen ihn. Mr. Michael Meyerhofer bringt die Herzen zum Glühen. Er küsst alle Frauen. Er küsst alle Frauen, alle Frauen wollen ihn. Mr. Michael Meyerhofer bringt die Herzen zum Glühen. Er küsst